Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, inspizierte die der 1344. Truppe unterstehende Abteilung der koreanischen Volksarmee. Ihn begleiteten Pang Byung-so und Park Jung-chun. Nach der Entgegennahme des Berichts über die Kampfmission, die Kampfbereitschaft und die Militärübungen der Abteilung äußerte Kim Jong-un seine große Zufriedenheit damit, dass die Abteilung die von der Partei der Arbeit Koreas dargelegte eigenschöpferische Militärstrategie, Kampfhandlungsweise und Kampfmethode tiefgründig studiere und den komplizierten Kampfumständen und Bedingungen wie im echten Krieg harte Übungen durchführe und dadurch die Soldaten ausgezeichnet entwickle, damit diese alle schwierigen Kampfmissionen hervorragend erfüllen können. Dabei sagte er, die Kommandeure und Stabsoffiziere sollen sich die Fähigkeit dazu aneignen, die Kampfsituation rapid zu analysieren und zu beurteilen und günstige Kampfumstände zu schaffen, alle Probleme bei der Vervollständigung der Kampfbereitschaft ausfindig machen und konsequente Maßnahmen ergreifen. Man solle sich stets mit hoher Wachsamkeit um die Vervollständigung der Kampfbereitschaft bemühen und die Übungen ordentlich durchführen. Im Einklang mit der Forderung und dem Charakter des modernen Krieges und den Besonderheiten für die Erfüllung der Kampfmission der Abteilung sollen die Übungsinhalte und Methoden ständig verbessert und die Übungen eigenständig, praktisch und wissenschaftlich abgehalten werden. Die Abteilung, die eine überaus wichtige Mission habe, solle in den Hinsichten auf die Gefechts- und politische Ausbildung und die Leitung und Verwaltung der Abteilung Vorbild der ganzen Armee werden. Dann stellte er der Abteilung die programmatischen Aufgaben, die als wichtig nur für die Vervollkommnung der Kampfbereitschaft gelten. Er wies darauf hin, durch intensive Übungen alle Armeeangehörigen zu den tapferen Kämpfern zu entwickeln und die Kampfstellungen in eherne Bollwerke zu verwandeln und gut zu tarnen. Kim Jong-un besichtigte den Kommandostab der Abteilung und den Schlafraum, das Erziehungskabinett, den Wasch- und Baderaum, die Kantine und die weiteren Anlagen mehrerer Kompanien der Abteilung, die nach dem von der Partei gebilligten Standard-Kasernenentwurf neu gestaltet wurden, und kümmerte sich dabei mit dem Gefühl des leiblichen Vaters um das Leben der Soldaten. Im Schlafraum erkundigte er sich nach der Qualität der Wolldecke und fragte ausführlich, wie der Schlafraum beheizt wird. Im Weich- und Baderaum machte er sich mit Wasserqualität und Menge vertraut und freute sich sehr darüber, dass man alle Bedingungen schuf, damit die Soldaten ohne Sorge ihren Soldatendienst sinnvoll leisten können. Im Erziehungskabinett sprach er, durch die Schaffung des Computerdatenübertragungssystems durch die Partei können die Armeeangehörigen jeden Tag die Zeitung der koreanischen Volksarmee lesen und die Stimme der Partei hören. Es sei sehr schön. Die politisch-ideologische Kraft sei die mächtigste Waffe in der Welt. Nur wenn man die Geisteskraft der Armeeangehörigen maximal mobilisiere, könne man im Kampf stets den Sieg davontragen. Durch die Intensivierung der politisch-ideologischen Erziehungsarbeit sollen die Soldaten zu den starken Personen in Ideologie und Credo entwickelt werden. Kim Jong-un fuhr fort, um die Angehörigen zu den allseitig entwickelten Persönlichkeiten mit reichen Kenntnissen und hohem kulturellem Niveau heranzubilden, soll man ihre Leselust fördern, eine heiße Atmosphäre des Lernens herrschen lassen und die Tätigkeit der Laienkunstgruppen der Kompanien aktiv entfalten. Die hygienisch und kulturell schön gestaltete Kantine der Abteilung soll im Winter richtig beheizt werden, damit die Armeeangehörigen am warmen Ort warme Speisen einnehmen können. Bei der Besichtigung der Küchenkammer, des Sojabohnenlagers und des Verarbeitungsraums meinte er, man habe Sojaanbau gut betrieben, es gebe Gewürze, verschiedene eingesalzene Lebensmittel und Marinaden in ausreichend Mengen. Die Abteilung verfüge auch über schöne Verarbeitungsanlagen. Weiter hob Kim Jong-un hervor, die Offiziere sollen mit dem Geist des selbstlosen Dienstes an Soldaten stets große Aufmerksamkeit darauf richten, diesen reichliches Essen anzubieten. Man solle große Kraft für Sojaanbau, Ackerbau in den Treibhäusern und Viehzucht einsetzen und die Abteilung ganz reich machen. Beim Blick auf die standardisierte Kaserne bemerkte er, die Außenwände der Gebäude mit Kampfputz sehen gut aus. Wenn Parthenokissus, Turicus pidata, die Wände bedecke, würde es einen einmaligen Anblick bieten. Dann wies er darauf hin, Durch die Pflanzung von mehr Bäumen, die Berge in der Umgebung der Kaserne zu bewaldern und zu begrünen und sie in Obstgarten zu verwandeln. Mit Erwartung und Überzeugung, dass die Offiziere und Soldaten der Abteilung ihre ehrenvolle Mission für Partei, Revolution, Heimat und Volk tief beherzigen, sich stets in voller Kampfbereitschaft halten und das sozialistische Heimatland zuverlässig verteidigen werden, schenkte Kim Jong-un der Abteilung ein Fernglas und eine Maschinenpistole und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen.